sag es laut, wenn du mich liebst. Sag es laut, dass du mir alles gibst. Sag es laut, dass ich alles für dich bin. Sag es laut, denn danach steht mir der Sinn. Hörst du, was ich sage? Spürst du, was ich fühle? Hörst du meine Frage? Weißt du, was ich will? Es wird dir nichts passieren, kein Finger dich berühren. Mein Leben wird dich schützen, du wirst mich nicht verlieren. Sag es laut, wenn du mich liebst. Sag es laut, dass du mir alles gibst. Sag es laut, dass ich alles für dich bin. Ich werde Ketten sprengen, trennt man mich von dir. Mein Blut mit Eisen mengen, deine Flamme brennt in mir. Ich werde immer hören, was dein Herz zu meinem sagt. Vor tausend Engels hören, hab ich dich gefragt. Sag es laut, dass du mir alles gibst. Sag es laut, dass ich alles für dich bin. Sag es laut, danach steht mir der Sinn. Danke fürs Zuhören.